bist wie ein Traum, der einmal war, hab ich so gesucht, viele tausend Mal. Kann mich nicht wehren, kann mich nicht befreien, dass du bei mir bist, kann kein Zufall sein. Ich bin kein Engel, das war ich noch nie. Ich hab das Leben wohl zu sehr geliebt. Ich war nie einsam, ich war nie treu. Du aber schaffst mich und das ist mir neu. Ich bin kein Engel und wollte es nie sein. Ich wollte alles und immer allein. Du aber hast mich in nur einer Nacht mit deiner Liebe zum Engel gemacht. Du bist wie ein Traum, der mich sanft berührt. Hab dich oft gewollt, es ist nie passiert. Ich kann's nicht glauben, jetzt bist du hier und mein Herz will mehr, so viel mehr von dir. Ich bin kein Engel, das war ich noch nie. Ich hab das Leben wohl zu sehr geliebt. Ich war nie einsam, ich war nie treu. Du aber schaffst mich und das ist mir neu. Ich bin kein Engel und wollte es nie sein. Ich wollte alles und immer allein. Du aber hast mich in nur einer Nacht mit deiner Liebe zum Engel gemacht. Ich bin kein Engel, das war ich noch nie. Ich hab das Leben wohl zu sehr geliebt. Ich war nie einsam, ich war nie treu. Du aber schaffst mich und das ist mir neu. Ich bin kein Engel und wollte es nie sein. Ich wollte alles und immer allein. Du aber hast mich in nur einer Nacht mit deiner Liebe zum Engel gemacht. Mit deiner Liebe zum Engel.